Nie wieder gut von Dana von Zufrieden. Also, ich lese jetzt gut den Text von 1947, oder? Gut. Moment, meine Brille. 1947. Der Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch verfolgte Dr. Philipp Auerbach. Als wir in Buchenwald auf dem Fußboden lagen, um mit dem Geheimempfänger die Ansprache von Roosevelt und Churchill zu hören, da hörten wir durch den Äther... Äther mit Ä, nicht mit E. Da hörten wir durch den Äther Versprechungen für eine goldene Zukunft für die Opfer des Faschismus. Und wir sahen vor unserem geistigen Auge, dass sich die Tore der Lager öffnen und vor uns marschierte ein unsichtbarer Zug gemordeter Kameraden. Und wir glaubten an eine Freiheit, in der uns offene Arme empfangen. Wir sahen uns in unsere Heimatstätte kommen, umringt von Jubelrufen, ob der Befreiung vom Joch des Narzissmus. Das war der Traum. Und dann kamen sie in ihren Häftlingskleidern, angerissen, ausgemergelt, zum Teil zerbrochen, in ihre Heimatdörfer und Städte und sahen Trümmer, verängstigte Menschen und teilweise Hass und Verachtung. Mancher politisch und rassisch Verfolgte schämte sich seines Ausweises, weil er befürchtet, als Mensch zweiter Klasse bewertet zu werden. Nie wieder gut von Dana von Suffrin. Guten Morgen, Herr Dr. Auerbach. Guten Morgen, Huber. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Ebenso, lieber Huber. Danke, Herr Dr. Auerbach. Entschuldigung, Herr Dr. Auerbach. Nur eine Minute. München, 1950. Hier ist sie, die Arzesstraße 11a. Sie haben ihn doch gesehen, wie er aus dem schwarzen BMW ausgestiegen ist, oder? Er ist ja eine Erscheinung, der Herr Dr. Auerbach, das muss man schon sagen. Er hat auch Energie für zwei oder für vier. Jetzt geht er gleich los, der ganze Betrieb. Dabei ist es noch nicht mal 7 Uhr morgens. Keiner rackert sich ab wie er. Dabei schuften sie hier alle wie verrückt. Gleich lassen sie die Besucher herein und der Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte sitzt in ein paar Minuten schon in seinem Büro zwischen Diktat, Unterschriften, Schriftstücken und Anweisungen, die über seine Tischmikrofonanlage an Dutzende Mitarbeiter gehen. Hallo? Ja? Kaminetzki? Kaminetzki, ja? Was gibt's? Wo stecken Sie denn? Auch heute wird er seine Mitarbeiter wieder zur Verzweiflung bringen. Sie sind überlastet. Sie sind durch die viele Arbeit in Mitleidenschaft gezogen. Sie träumen nachts von Akten und von schrecklichen Geschichten, die ihnen ihre Klienten erzählen. Manchmal träumen sie auch von ihren eigenen schrecklichen Geschichten. Meistens kommt Herr Dr. Auerbach erst gegen 22 Uhr wieder heraus. Dann bringt sein Chauffeur ihn nach Hause zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Aber jetzt sitzt er an seinem übergroßen Schreibtisch, selbst ein riesiger Mann, der schuftet wie ein Ochse. Er schaut auch aus wie ein Ochse. Bitte? Das Volk hungert und der Dr. Auerbach ist so dick. Das schaut schon komisch aus. Das müssen Sie zugeben. Er hat die Physis eines idealen Urbayern, dieser Jude aus Hamburg. Das kann man schon ironisch finden. Na, Auschwitz und Buchenwald sieht man ihm nicht gerade an. Er muss seit 1945 sein Gewicht verdoppelt haben. Oder ist das Majestätsbeleidigung, wenn ich das so sage? Ja, verdoppelt bei Majestätsbeleidigung? Manche sagen, er ist der König von Bayern. Das mag etwas übertrieben sein. Er ist aber einer der mächtigsten Männer um 1950. Das kann man nicht bestreiten. Das sag ich eh immer. Das sagt er eh immer. Die Leute sagen immer das Gleiche. Die Leute verstehen nichts. Sie sagen es, weil sie nichts begreifen wollen, weil sie Ressentiments hegen, weil sie nichts lernen wollen. Sie wollen nur polemisieren gegen Herrn Dr. Auerbach. Ich sage, Der Herr Dr. Auerbach ist mächtig, weil er Macht akkumuliert. Weil er mit dem Ami kann und weil sich keiner traut, was gegen ihn zu sagen. Weil er die moralische Autorität hat als ehemaliger KZ-ler. Es widert mich an, dieses Gerede. Bitte? Nichts. Wir müssen jetzt erst einmal die Grundlagen klären. Sehen Sie das hier? Nein. Dann kommen Sie halt vor. Ich sehe nichts. Hier an der Fassade. Da ist ein Schussloch. Aha. Und jetzt fragen Sie mich sicher, wer da geschossen hat. Weiß ich auch nicht. Die Amerikaner aus ihren Jeeps? Ein besoffener SSler? Ein junger Mensch aus dem Volkssturm? So genau wissen wir das nicht. Aber nicht, dass Sie das falsch verstehen. Man hat uns schon recht friedlich befreit. Die meisten haben sich ja gleich ergeben. Der Ami kam in die Stadt, hat das Schild, auf dem Hauptstadt der Bewegung stand, abmontiert und eingepackt und zu seinen Liebsten nach Louisiana oder Texas geschickt zum Amüsement. Und dann ging's auch schon los mit dem fröhlichen Zigarettenverteilen, dem Tanzen, dem Jazz und der Re-Education, der Entnazifizierung. Was das für einen Ärger gab, jedes Mal, wenn man ein paar Kriegsverbrecher aufgeknüpft hat. Die berühmte Stunde Null also. Genau, die Stunde Null. Das sagen Sie ganz richtig. Man übergibt um 16.05 Uhr auf dem Marienplatz dem eintreffenden Major der 7. Armee das Rathaus. Eine halbe Stunde zuvor hat sich Hitler im Führerbunker erschossen. April 1945. Plötzlich ist alles anders. Und keiner will's gewesen sein. Worüber man lieber schweigt, 9 Millionen Ausgebombte und Evakuierte, 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, 10 Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Häftlinge. Und damit hört die Geschichte ja dann meistens auf. Wir sehen ein paar abgemagerte, geschorene Elende, die glücklich in die amerikanischen und russischen Kameras winken. Sie sind ja jetzt befreit. Gott sei Dank. Naja, ob man dem Herrgott da danken muss? Ein großer Teil ist schließlich gleich gestorben. Wie? Gleich nach der Befreiung aus dem KZ? Ja, was meinen Sie denn, wie es einem geht, nachdem man ein paar Jahre im Konzentrationslager steckt? Das hab ich noch nie gehört, dass man da gleich danach gestorben ist. Das ist ja entsetzlich. Sie haben so manches noch nicht gehört. Vielleicht hat er es auch nicht hören wollen. Ach, das ist jetzt eine Unterstellung. Ich bin historisch schon sehr interessiert. Und genau hier bleiben wir deswegen stehen. Betrachten Sie das Gebäude des Landesentschädigungsamtes. Lassen Sie die Augen von oben nach unten und von unten nach oben schweifen. Man ahnt ja gar nicht, dass es da drinnen wimmelt wie im Ameisenhaufen. Sie sagen jetzt, das ist doch nur ein ganz normales Bürogebäude. Nein, das machen wir nicht. Aber wenn ich Sie bitte, Dr. Kaminski. Es widerspricht meiner Auffassung dieses Amtes und das akzeptieren Sie jetzt bitte. Ja, da liegen manches Mal die Nerven blank im Landesentschädigungsamt. Jetzt fährt er wieder weg. Der wird nur geparkt. Statt in der Kutsche wird dieser König im schwarzen BMW umhergefahren. Bitte? Er hat doch selber gesagt, er sei der ungekrönte König von Bayern. Dass er die ganze Regierung in der Hand hat, hat er gesagt. Und dass die Nazis von früher heute Ministerpräsident spielen. Und wenn er untergeht, hat er gesagt, dann geht die ganze Regierung mit unter. Inklusive Ministerpräsident Ehard und Justizminister Müller. Ochsensepp. Ochsensepp genannt, weil er früher mal einen Ochsen hatte oder eine Ochsenkutsche angetrieben hat oder ebenfalls wie einer ausgeschaut hat. Oh, weh, sind doch alles Intrigen. Was soll der Auerbach nicht alles gesagt haben? Natürlich weiß der alles über alle. Der weiß ganz genau, welcher Minister was von 1933 an gemacht hat. Das wird schlimm enden mit dem Auerbach. Na, wenn Sie meinen... Gewöhnlich steigt man ja hinab in eine Hölle. Wir machen es heute ein wenig anders. Wir bleiben ebenerdig, denn hier werden die Klienten empfangen. In diesem augenscheinlich ganz normalen Bürogebäude in der Münchner Arzisstraße 11a. Im Bayerischen Landesentschädigungsamt sind Dutzende Mitarbeiter versammelt, die ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Sie haben seit Kriegsende schon 100.000 Leute weggeschickt aus Bayern, die meisten davon Juden. Und das ist schließlich für alle das Beste. Wer will schon hier bleiben? Und seien wir ehrlich, auch in Bayern ist man froh, wenn die Juden wieder gehen. Das Gehen ist man gewohnt. Ich meine, die meisten Besucher gehen zu Fuß. Keiner nimmt die U-Bahn. Denn 1950 gibt es ja noch gar keine U-Bahn. Und die Trambahn ist etwas unzuverlässig. Es fehlen die Schaffner, die zum Teil noch in Kriegsgefangenschaft sind. Oder die, wenn sie zurückgekehrt sind, keine Arme mehr haben, um die Tram zu lenken. Es fehlen auch die Wagen, die man in Polen zurückgeben musste. Es fehlt manchmal der Strom. Fährt die Tram jetzt mit Kohle angetrieben oder wird sie von Pferdchen gezogen? Sie dürfen nicht vergessen, noch vor wenigen Jahren hat hier der allerschlimmste Krieg gewütet. Und Anfang der 1950er ruckelt sie sich dann zwischen den Trümmern entlang, die man zur Seite geräumt hat. Niemand hat bisher Zeit gefunden, hier Ordnung zu schaffen. Dafür kann niemand was. Und die Menschen, die in dieses Gebäude Arzesstraße 11a gehen, können am allerwenigsten dafür. Es sind die gleichen, die Sie gerade bei Auerbachs schwarzen BMW gesehen haben. Nur 100-mal mehr. Sie bilden auf dem Weg in die Arzesstraße 11a so eine Art Prozession. Aber eine Prozession, die sich nur um die Bürozeiten der Behörde herum bewegt. Aber eine Prozession, die wenig festlich ist, sondern eher abgekämpft. Aber eine Prozession, bei der man lieber wegschaut. Denn behaglich wird einem nicht gerade, wenn man sich überlegt, wo die Prozessionsteilnehmer herkommen und wo sie hinwollen. Die meisten sind noch jung, aber irgendwie sehen sie auch alt aus. Wenn man möchte, erkennt man in ihren Gesichtern das Durchlebte. Und ihre Kleider sind oft zu groß oder zu klein. Und nichts passt in diesem Deutschland, nicht einmal ein Mantel. Die meisten an diesem Tag werden irgendwo in Bogenhausen losgegangen sein. Dort um die Möhlstraße leben viele Überlebende. Dann einmal über die Isar. Manche übernachten bei Bekannten in der Küche oder auf dem Boden, damit sie schon im Morgengrauen aufbrechen können. Ich weiß gerade auch selbst nicht über welche der Brücken. Sind die nicht zerstört worden? Die Wahrzeichen dieser Stadt liegen wirklich alle in Trümmern. Ist man traurig? Oder gönnt es ihnen? Darf man Genugtuung verspüren, weil die glotzäugigen Türme der Frauenkirche jetzt endlich bekommen haben, was sie verdienen? Sie, die all die Jahre stumpf und stoisch mit ihren Zwiebelliedern auf die Stadt geglotzt haben? Sie haben all den Terror und all das Leid einfach hingenommen. Am allerletzten Tag des Krieges haben sie es zugelassen, dass ein Polizist auf ihnen herumgeklettert ist und ihnen ein weißes Fähnchen umgebunden hat. Sonst haben sie nichts unternommen, diese elenden Türme. Und zur Strafe schnorcheln sie jetzt jahrelang durch das Trümmerfeld, das vor ein paar Jahren noch eine der schönsten Altstädte Deutschlands war. Der Welt! Und jetzt stehen die Leute auch schon vor der Arzesstraße. Ein oder zwei Stunden, bevor die Pforte geöffnet wird und man sich eine Nummer ziehen kann. Stellen sie sich an. Alle wollen die Ersten sein. Aber es gibt immer jemanden, der früher gekommen ist. Und den das Herumstehen am klammen, nassen Morgen an etwas erinnert, an das er lieber nicht erinnert werden möchte. Wartet man noch diese eine oder zwei Stunden, sieht man, wie von innen aufgesperrt wird und die Ersten sich jetzt, weil ihre Beine vom Stehen und Frieren schon steif sind, mit den Händen am Treppengeländer hochziehen. Und Dr. Auerbach ist trotzdem der Erste, der kommt und der Letzte, der heute Nacht gehen wird. Das heißt, er geht im Gegensatz zu all den anderen nicht wirklich. Er lässt sich in seinem schwarzen BMW herumfahren. Er ist ja nicht irgendwer. Naja, wenn er meint. Vielleicht haben Sie recht. Es wird ein böses Ende nehmen mit Herrn Dr. Auerbach. Und jetzt Musik. »1951. Ob er heute noch kommt? Er muss kommen. Er muss. Sie wissen, wie es hier abläuft. Kaminski will ja nicht helfen. Wir warten und hoffen, so wie wir immer warten und hoffen. Ich werde hier noch verrückt. Was wollen all die Katschkes von mir?« Bitte, Sie müssen mich endlich anhören. Ich war aber zuerst hier und das wissen Sie. Stellen Sie sich hinten an. Ich habe alle Dokumente dabei, lieber Herr Dr. Kaminski. Ich brauche nur eine Unterschrift. Sie haben zu warten mit all Ihren Dokumenten wie alle anderen auch. Ich warte seit 6.30 Uhr in der Früh und Sie kamen nach mir. Es ist sehr eilig, es ist sehr wichtig. Ja, meinen Sie, ich bin zu Vergnügen hier? Herr Dr. Kaminski, Herr Dr. Kaminski, bitte bringen Sie dieses Schreiben zu Herrn Dr. Auerbach. Nur er kann mir helfen. Sie warten. Hören Sie, Sie stellen sich jetzt in einer Reihe auf. Hey, Sie da hinten auch. Das ist doch keine Schule hier. Wie soll man hier nicht Mischige werden? Das fragen Sie mich? Ich bin schon Mischige. Ich habe meinen Verstand im Lager verloren. Und ich kann nicht mehr stehen. Ich habe auch eine kranke Niere aus dem Lager. Da ist er. Herr Dr. Auerbach, bitte nur eine Unterschrift. Jeder hat hier eine kranke Niere. Lassen Sie den Herrn Dr. Auerbach gefälligst zufrieden. So, Herr Dr. Kaminski, hier sehen Sie, ich habe alles vorbereitet für die Haftentschädigung. Nein, der Gesetzgeber wertet nur ganze Monate, meine Dame. Wie meinen Sie? Ich kann den Herrn Gemahl nicht für 18,75 Monate entschädigen lassen. Warum nicht? Was stimmt nicht? Der Gesetzgeber wertet nur ganze Monate. Das heißt? Sie müssen die Monate abrunden. Warum nicht aufrunden? Warum rundet der Gesetzgeber nicht auf? Waren die Tage in Gefangenschaft nicht schwerer als jene in Freiheit? Bitte, ich bin für diese Regelung nicht verantwortlich. So, so. Das sage ich meinem Mann. Das nächste Mal soll er sich von den Deutschen bitte nur ganze Monate ins Lager stecken lassen. Den Fordernden mangelt es an allem. Sie brauchen Lebensmittelkarten, Medikamente, Einquartierungsberechtigungen für Wohnungen, Möbel, Bezugsscheine für Schuhe, Kaffee und Zigaretten, organisierte Arbeits- und Studienplätze, Extrarationen Fleisch und Alkohol für die jüdischen Feiertage und Feste. Sie drängeln, sie fordern, sie bitten, sie verlangen, sie erwarten, sie wünschen, sie begehren, sie trachten, sie ersehnen, sie gelüsten, sie lechzen, sie erheben Anspruch, sie haben ein Recht darauf, sie behaupten sich, sie setzen sich durch, sie drängen, sie wünschen, sie beabsichtigen, sie dürsten, sie wünschen, sie wollen leben und sie wollen ihr nach Paragraph so und so verbrieftes Recht auf dieses Leben endlich wahrnehmen. Auerbach hilft immer. Wir haben keine Geduld mehr. Erst waren wir im KZ. Dann hat man uns noch monatelang dort festgehalten, weil wir nicht wussten, wohin und uns die Deutschen keine Wohnung geben wollten. Ich war noch 3 Monate im Lager nach der Befreiung. Wir wurden nicht mehr geschlagen und keiner hat uns umgebracht und wir haben zu essen bekommen. Ein widerliches, schwarzes, nasses Brot. Zum Teufel, dieses Brot werde ich nie vergessen. Und um uns herum haben die Deutschen gelebt, als wäre nichts geschehen. Sie hatten sogar Fleisch zu essen. Ich durfte nicht arbeiten und ich musste weiter den gestreiften Drillisch-Anzug tragen, weil wir keine Kleidung hatten. Mein Mann musste eine SS-Uniform tragen, von der wir die Abzeichen gerissen haben. Ich weiß nicht, wer von uns beiden schlimmer aussah. Können Sie sich das vorstellen? Hunderte abgemagerte Juden, die in diesem Aufzug durch das ehemalige Konzentrationslager laufen? Was heißt laufen? Die meiste Zeit sind wir nur herumgesessen, wie Tote im Wartesaal. Ich habe dann gehört, dass meine Schwester noch am Leben ist. Aber ich habe keine Erlaubnis bekommen, sie zu besuchen. Wir wollten nur weg. Manche wollten nach Polen oder Rumänien reisen, um zu schauen, wer überlebt hat. Ich nicht. Bin ich verrückt? Was soll man in Polen? Und Deutschland ist auch nur ein Friedhof gewesen. Wir wollten nach Palästina. Meistens hat niemand überlebt. Bei mir hat keiner überlebt. Außer meiner Schwester und Michael. 21 Tote. Bis wir nach München gekommen sind. Und jetzt haben die von diesem München auch genug. Ich konnte wegen der Kinder nicht fahren. Aber jetzt sind sie alt genug. Jeder Mensch in der Trambahn könnte ein Henker gewesen sein. Wir wollen nach Israel. Wir fordern unser Recht. Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Es ist zum Verrücktwerden hier. Wir schuften den ganzen Tag, Dr. Auerbach am allermeisten. Und am Schluss sind trotzdem alle unzufrieden. Was ist mit mir? Und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Was ist mit mir? Und was ist mit mir? Das ist die Frage, die alle ewig stellen. Die einen, weil sie zu wenig Geld kriegen, die anderen, weil sie neidisch sind, dass jemand anders Geld kriegt und die nächsten wiederum, weil es hier überhaupt noch Juden gibt. Sie sehen ja, was hier für Zustände herrschen. Es ist das reine Chaos. Dieses Amt spottet jeder Beschreibung. Jedes Bordell wird ordentlicher geführt. Es gibt hier keine Bücher über die Einnahmen und Ausgaben. Wir sammeln nur Bankauszüge und Bankbelege. Können Sie sich das vorstellen? Alle wollen was von uns. Es gibt bei uns ein Überfallkommando für den Fall, dass die Wartenden zu aggressiv werden. Dann werden sie abgeführt wie Verbrecher. Und am nächsten Tag stehen sie dann alle wieder um 5 Uhr morgens vor der Türe und benehmen sich genauso wie heute. Denn sie begreifen ihr Vergehen überhaupt nicht. Sie wissen nicht, wozu sie jetzt noch Geduld und Gleichmut aufbringen sollen. Über die Gewährung und über die Ablehnung der Kredite sowie über deren Höhe entscheidet Auerbach allein. Das Schlimmste ist, er will jedem helfen. Jedem Einzelnen. Wir stehen permanent im Widerspruch deswegen. Gewiss, in einem Zeitalter der Bürokratie, wo der Beamte Selbstzweck geworden ist, ist es ein Kapitalverbrechen, wenn man über den Stehkragen seines Beamtentums hinaus eine menschliche Großzügigkeit walten lässt. Kredite sind gegeben worden. In den meisten Fällen Kredite zwischen 500 und 3000 deutsche Mark. Lächerliche Summen eigentlich, aber damit wurde hunderten Menschen geholfen. Und nun? Nun gibt es Menschen, die vor Neid erblassen, wenn einer, der 12 Jahre gelitten hat, während sie sich die Taschen füllen konnten, heute zu einem seriösen Kaufmann aufsteigt. Und so vergehen die Jahre 1948 bis 1951. Ein paar Jahre lässt man den Auerbach und seinen Kamieniecki und die vielen anderen Kamieniecki's in Ruhe arbeiten. Ein paar Jahre. Aber es wird ein böses Ende nehmen mit Herrn Dr. Auerbach. Landesbezirksstelle für die Wiedergutmachung Stuttgart. An das Oberrabbinat zu Händen des Herrn Rabbiner Dr. Ohrenstein, 6.10.1950. Zwecks Ausräumung von Bedenken, die aufgrund unzureichender Beweislage bestehen, bitten wir Sie, folgende Antragsteller über die durch Sie erlittene rassische Haft zu vereidigen und die betreffenden Eidesprotokolle zuzusenden. 5066 Münzer Abraham, geboren 5.06.1921. 50667 Münzer Israel, 2.04.1920. 05061 Angele Witzczewia, 6.07.1913. 05060 Angele Witzbasia, 4.04.1900. 05063 Angele Witzchaim, 6.12.1895. 05062 Angele Witzboruch, 7.08.1927. 4049 Grafstein Raphael, 22.07.1903. 4048 Grafstein Feiger, 22.07.1903. 4050 Grafstein Hersch, 28.04.1894. 4051 Grafstein Moniek, 6.07.1937. Ich bescheinige hiermit, dass Herr Israel Münzer, geboren 2.04.1920 in Rafalowka, Kreis Rowno, Polen, bei mir unter Eid ausgesagt hat, dass er in der Zeit von August 1941 bis August 1942 im Ghetto Wilna, Polen, inhaftiert war. Ich bestätige hiermit, dass Frau Angele Witzczewia, geborene Adler, geboren 6.07.1913, unter Vorlage ihres Feststellungsbescheides bei mir unter Eid ausgesagt hat, dass sie in der Zeit vom April 1941 bis September 1942 im Ghetto Częstochau und von September 1942 bis Januar 1945 im Zwangsarbeiterlager Częstochau inhaftiert war. Ich bestätige hiermit, dass Herr Chaim Ancelewicz... Ancelewicz mit C. Ich weiß. Herr Chaim Ancelewicz, geboren 6.12.1895, unter Vorlage seines Feststellungsbescheides bei mir unter Eid ausgesagt hat, dass er in der Zeit von Mai 1940 bis August 1944 im Ghetto Butsch von August 1944 bis September 1944 im KL Auschwitz, von September 1944 bis Oktober 1944 im KL Bergen-Belsen und von Oktober 1944 bis April 1945 im KL Buchenwald-Elsing inhaftiert war. So, das ist jetzt für die Barkasse. Klaus Leske, 75 Mark. Erich Bloch, 75 Mark. David Pelzer, 50 Mark. Auerbach? Auerbach? Hören Sie mich? Miststück von einem Tisch. Diese idiotische Tischmikrofonanlage. Auerbach, du bist versehentlich hingekommen. Mach's halt aus. Sehr geehrter Herr Präsident, wir haben keine Antwort auf unser Schreiben erhalten. In der Anlage überreichen wir Namenslisten der Familie Bamberger. Wie aus dem gleichfalls beiliegenden Bericht hervorgeht, haben diese Zigeunersippen es seit Jahren verstanden, sich als Juden und jüdische Mischlinge zu tarnen. Uns ist es erst jetzt nach mühevoller Arbeit gelungen, hier Ordnung und Aufklärung zu schaffen. Koch, Bayerisches Hilfswerk. Sie spinnen doch. Da muss ich erst Rücksprache mit dem Herrn Dr. Auerbach halten. Auerbach? Ja? Auerbach? Kaminetzki, was geht's? Herr Auerbach, ich benötige eine Auskunft. Ach, diese Schurken, diese elenden Schweine, diese Schufte. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich da noch Hilfswerk nennen kann. Kaminetzki, Sie antworten in der gebotenen Schärfe, ja? Sie schreiben, es ist völlig belanglos. Völlig belanglos. Ja? Es ist ja auch völlig belanglos. An das Bayerische Hilfswerk. Auf Ihre Schreiben vom 14.06. und 24.08. teile ich mit, dass es nicht Aufgabe des Landesentschädigungsamtes ist, Sippenforschung zu betreiben, sondern festzustellen, ob und inwieweit die betroffenen Personen aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgt oder geschädigt worden sind. Es ist daher völlig belanglos, in welcher Weise die Sippen Bamberger miteinander verwandt sind. In jedem Einzelfalle ist vielmehr festzustellen, durch welche Umstände der Antragsteller durch nationalsozialistische Maßnahmen verfolgt oder geschädigt worden ist und wodurch die Angaben im Einzelnen belegt sind. Auerbach. Noch ein Schreiben. Scheußlich. Das wird dem Dr. Auerbach gar nicht gefallen. Auerbach. Auerbach? Auerbach, wo steckst du denn? Und auch ein wohlwollender Betrachter musste das Gefühl bekommen, dass das deutsche Volk die Schuld, die es auf sich geladen hatte, nun allzu bereitwillig auf seine ehemaligen Opfer übertrug. Herein. Ja, Sie schon wieder. Lassen Sie mal sehen. Moment. Woher haben Sie diese Kennkarte? Von Ihnen? Von wegen. Nicht von mir. Ich mache solche Schweinereien nicht. Diese Kennkarte ist gefälscht, das sehe ich sofort. Ich weiß davon nichts. Wo haben Sie die her? Von Auerbach. Sie unterstehen sich. Das ist eine Chuzpe. Ich hab's von Auerbach. Der Dr. Auerbach macht solche Sachen nicht. Wir klären das sofort. Ich rufe jetzt sofort den Dr. Auerbach an und frage ihn, ob er sie kennt. Bitte legen Sie wieder auf. Was haben Sie dem Beamten für die gefälschte Kennkarte bezahlt? Mit dieser Kennkarte haben Sie sich bei uns einen Wiedergutmachungsbetrag von über 6.000 D-Mark erschlichen. Ich kann nichts dafür. Sie zahlen mir das Geld sofort wieder zurück. Sonst erstatten wir Anzeige wegen Betrug. Das wäre ja noch schöner. Ich kann gegen Sie sofort einen Haftbefehl erwirken. Wo soll ich denn das Geld herkriegen? Das ist mir wirklich gleich. Fahren Sie meinetwegen in die Müllstraße. Fragen Sie Ihre Bekannten oder fragen Sie irgendwelche Gangster vom Schwarzmarkt. Ich erwarte das Geld bis morgen um 12 Uhr. Bar an der Amtskasse. Wen soll ich denn fragen? Ich habe keine Bekannten mit Geld. Das ist Ihr Problem. 6.000 D-Mark. Ist sehr viel, Herr Dr. Kaminetzki. Ja, viel Geld, um das Sie uns betrogen haben. Von mir aus bringen Sie mir 4.000. Von mir aus als Wiedergutmachungscheck. Ich versuche es. Dank unserer exzellenten Informationsquellen wissen wir, dass die Frau schon fast auf dem Weg nach Amerika ist. Und dann lösen wir sowas eben unbürokratisch. So arbeitet doch kein Amt. Wenn wir die Interessen des bayerischen Staates wahren sollen, obliegt es Dr. Auerbach und seinen Untergebenen, Menschen wie mir, dafür zu sorgen, dass der Staat nicht durch Betrug geschädigt wird. Und wenn ich schon eine so großzügige Regelung vornehme, dass von einer Strafanzeige Abstand genommen wird, wenn der dem Staat entstandene Schaden gut gemacht wird, können alle zufrieden sein. Aber es sind ja gar nicht alle zufrieden. Wie sollen sie denn auch? Wie kommen Sie überhaupt dazu, sich hier permanent über alles zu beklagen? Irgendjemand muss Ihnen doch auf die Finger schauen. Sie sehen, unter welchem Druck wir hier stehen. Das ist keine Entschuldigung. Es läuft bei Ihnen grundsätzlich etwas verkehrt. Wir tun unser Bestes. Sie bringen mir die 4.000, das war so abgemacht. Ich dulde keine Verzögerung. Wer sind Sie denn jetzt? Ertel ist mein Name. Haben Sie eine Nummer gezogen? Ich brauche keine Nummer, ich habe eine Mitteilung zu machen. Da muss ich widersprechen. Im Landesentschädigungsamt braucht ein jeder eine Nummer. Sie hören mir jetzt zu. Sind Sie der Dr. Kaminski? Dr. Kaminski? Ja, von mir aus. Ich habe eine Mitteilung zu machen. Ich bin sehr aufgebracht. Ich habe in den Tageszeitungen von den Zuständen in diesem Amt gelesen. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Ertel? Sagt Ihnen Firma Dr. Wumberg, Friedrichstraße 31 was? Ich meine mich zu erinnern, dass... Also diese Wumbergs. Denn ihre finanziellen Verhältnisse waren miserabel vor 2 Jahren. Die konnten ihre Angestellten nicht bezahlen. Was kann ich für Sie tun, Frau Erpel? Auerbach verkehrte ständig bei der Firma Dr. Wumberg. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Jetzt haben die auf einmal einen 5-stöckigen Neubau in der Hohenzollernstraße, einen 3-stöckigen am Elisabethplatz und noch einen 3-stöckigen in der Kaiserstraße und mehrere komfortable Personenautos. Ich sag's Ihnen, diese Herrschaften führen ein Leben herrlich und in Frieden. Wie kann denn das mit rechten Dingen zugehen? Wo die doch nur Lippenstift verkaufen. Was wollen Frau Freizeitdetektivin mir sagen? Die Wumbergs sind Nutznießer von Fehlbeträgen des Landesentschädigungsamtes. Das liegt doch auf der Hand. Ich warne Sie. Unterstehen Sie sich. Die betrügen das deutsche Volk. Das sind Steuergelder. Sie, raus jetzt. Sie stecken doch alle unter einer Decke. Ich zeig Sie an. Ja, ja, schon recht. Unser einer hat gar nichts bekommen. Keinen Pfennig, habe ich gesehen. Dabei sind meine 2 Söhne gefallen. Die kommen aus Polen und der Tschechoslowakei und das aus Russland. Und da schleichen sich das Geld und unser einer kriegt gar nichts. Raus jetzt. So ging es Tag ein, Tag aus im Amt. Hunderte wollten Hilfe. Und es gingen immer mehr Briefe ein. Briefe, in denen Menschen ihre Freunde beschuldigten, mit ihrem Leid hausieren zu gehen und ihre Schmerzen zu deutscher Mark zu machen. Ich drehe noch durch. Wer ist das schon wieder? Herein! Grüß Gott! Ja, was ist denn das hier für ein Schweinestall? Kann da jeder einfach kommen und gehen? Rasch, was führt Sie zu mir? Ich muss was abgeben. Für mich? Für ihn. Sind Sie der Dr. Auerbach? Sie können jetzt nicht zum Herrn Dr. Auerbach, der ist beschäftigt. Wir alle sind immer beschäftigt, Herr. Ich muss es aber bei ihm abgeben. Sie können es bei mir lassen, er holt es sich dann. Na, ich muss es persönlich aushändigen. Das geht nicht, lassen Sie es hier, die Pakete werden immer hier abgestellt. Nein. Was ist das denn? Zeigen Sie mal her. Pfoten weg. Ja, was ist denn das jetzt nachher? Geben Sie schon her. Nein. Wurst. Was sollen wir denn mit Wurst? Prager Wurst und Fleischwaren. Das geht Sie übrigens nichts an. Ja, Sie bringen mir doch Wurst. Ihnen doch nicht. Dem Dr. Auerbach. Das ist vom Schöppel. Schöppel? Wer? Ja, so eine Sache. Unser eins hungert und der feine Herr Dr. Auerbach kriegt ein riesiges Paket Wurst geliefert. So, mir reicht's. Raus mit Ihnen. Raus mit Ihnen beiden. So. Was gibt's? Auerbach, Sie wurden beliefert. Wurst, meine ich. Vom Schöppel. greifen Sie nur zu. Ja, das sind ja mindestens 12 Pfund. Also was habe ich aus der Kriegsausbruch nicht mehr gesehen. So schlimm wie 46 oder 47 ist es nicht mehr, aber trotzdem. Man war froh, wenn man Kartoffeln und ein fingergroßes Stückel Fleisch an Heiligabend gehabt hat. Uns saß der Hunger noch so sehr in den Knochen. Den Hunger vergisst man nicht so schnell. Ich werde wahnsinnig. So ging es Tag aus, Tag ein im Amt. Nachbarn beschuldigten Nachbarn, Zuchthäusler zu sein. Man hängte Menschen, die die schlimmsten Qualen erlitten hatten, Betrugsvorwürfe und Falschverdächtigungen an. Aha, Äußerst interessanter Einblick in Ihre Amtsstube. Alles nicht so schlimm also. Kriegen Sie oft Wurst geliefert? Da braucht man doch noch Lebensmittelmarken, oder? Ich kriege nie Wurst geliefert und ich esse auch keine. Hier, nehmen Sie. Nein, danke. Schöppel. Wer ist das gleich wieder? Schöppel aus Teplitz-Schönau, ein Fleischer. Und der besticht Sie? Der besticht uns nicht, denn wir lassen uns nicht bestechen. Und wozu die Wurst? Kann ich verhindern, dass ein Wurstfabrikant dem Dr. Auerbach Wurst sendet? Aha. Wurstfabrikant ist der Schöppel also? Ja, der hat eine kleine Fabrik eröffnet. Ein Glücksritter. Was bleibt ihm auch übrig? Nach dem Krieg ist er gestrandet wie 100.000 andere. Schauen Sie, Wurst- und Fleischwarenfabrik Oswald Schöppel, Erzeugung erstklassiger Prager Wurst- und Selchwaren, made in Bavaria. Das ist doch der nächste Lügner und folglich der nächste Skandal bei Ihnen im Amt. Wie kommen Sie dazu? Wir beobachten Ihr feines Landesentschädigungsamt seit langem. Schöppel war nie im KZ und seine Tochter ist nicht im KZ umgekommen. Die ist 1940 an Scharlach gestorben. Sagt wer? Sagt unser Zeuge. Über diesen Schöppel kursierten die wildesten Gerüchte. Sein Lebenswandel war etwas, nun ja, unstet. Somit war er einerseits eine typische Gestalt des deutschen Nachkriegs, andererseits zog er auf Seiten der weniger exaltierten Bevölkerung übermäßig viel Interesse auf sich. Beim Landesentschädigungsamt gingen Schreiben von Nachbarinnen und Nachbarn ein, von seinem Cousin und seinem Halbbruder, von verschiedenen Behörden. Alle denunzierten sie ihn. Schöppel war nach dem Krieg nach München gekommen und hatte es verstanden, in kurzer Zeit ein Unternehmen mit sudetendeutschen Flüchtlingen und rassisch Verfolgten aufzubauen, das seinesgleichen suchte. Er führte ein, wie man sagte, durchaus flottes Leben. Auerbach und er verstanden sich offenbar gut. Schöppel schickte ab und zu seinen Fahrer zu Auerbach. Aber was soll das beweisen? Das beweist doch einiges. Zum Beispiel, dass der Herr Dr. Auerbach Geschenke annimmt und Klienten bevorzugt. Schöppel gab gerne Geld aus. Er war ein leidenschaftlicher Spieler. Einmal hat er angeblich bei einem einzigen Spiel 35.000 Mark verloren. Manche sagten, er war mehr betrunken als nüchtern. Viele neideten ihm den Kredit, den er bekommen hat. Einen Flüchtlingsproduktivkredit vom Bayerischen Landesentschädigungsamt. Schöppel nahm die 40.000 Mark und lief zum Schlachthof, um 10 Tonnen Vieh zu kaufen, das er dann zu seiner berühmten Prager Wurst verarbeitete. So berühmt war sie gar nicht. Schöppel ging bald pleite. Die Denunziationen hörten trotzdem nicht auf. Es hieß, er sei weder Jude noch im KZ gewesen. Er sei von 1939 bis 1941 in eine Flak-Einheit in Komotau eingezogen worden und wurde im Jahr 1941 erst aufgrund der Feststellung, dass er Halbjude sei, als Obergefreiter entlassen. Er wurde angeblich in Wehrmachtsuniform gesehen. Nach dem Krieg war er angeblich auch Hausierer, Schwarzhändler, Schieber, ein Trinker und ein Schläger. Eine Zeugin sagte aus, dass er ein äußerst zweifelhaftes Subjekt sei und seine Frau sich außerdem die Haare färbe. Seine Mutter. Und das wird Sie, Dr. Kaminetzki, jetzt besonders interessieren. War angeblich Bardame in dem Café Maxim. In Teplitz-Schönau, wo sie mit einem jüdischen Fabrikanten im Separé einen Geschlechtsverkehr hatte und Schöppel bei dieser Gelegenheit zeugte. Es interessiert mich nicht im Geringsten. Gleich lasse ich sie hinauswerfen. Das lasse ich mir nicht bieten. Das ist mir doch völlig gleich, wer mit wem in welchem böhmischen Kaff einen Geschlechtsverkehr hatte. Ich denke, die meisten unserer Klienten hatten schon einmal Geschlechtsverkehr irgendwo oder sind sogar aus einem Geschlechtsverkehr hervorgegangen. Und sie bekommen trotzdem ihre Wiedergutmachung, wenn sie einen Anspruch darauf haben. Dafür ist unser Amt da. Der Rest ist mir gleichgültig. Und mit solchen Lügen gehen diese Leute bei ihrem Amt auf Bettelzug. Diese Leute müssen bei uns nichts erbetteln, denn die Gelder stehen ihnen zu, dafür gibt es Gesetze. Und wir haben andere Informationen. Dieser Schöppel war rassisch Verfolgter, Flüchtling, Sachgeschädigter, Währungsgeschädigter. Und er hat versucht, seine Familie mit seinem Betrieb zu ernähren. Und was sagen Sie zu dem, was die Fürsorgestelle sagt? Gibt an, Pflichtarbeit nicht leisten zu können und weist ein Gutachten der Universitätsnervenklinik vor, wonach er durch Schlag auf den Kopf im Krieg an Nervenstörungen posttraumatische Wesensänderung leidet. Die Hausfrau bezweifelt, ob Schöppel den Schlag eventuell bei einem der vielen Saufereien und Raufereien vor der Währungsreform erhalten hat. Ja, liegt's am Krieg oder an der Trinkerei oder kommt die Trinkerei vom Krieg oder vielleicht am Ende der Krieg von der Trinkerei? So genau wissen wir das nicht. Und es geht uns auch nichts an. Wir wühlen nicht in den privaten Verhältnissen unserer Klienten, wenn sie nicht unsere Arbeit betreffen. Das sind alles Steuergelder des deutschen Volkes. Und auch ein wohlwollender Betrachter musste das Gefühl bekommen, dass das deutsche Volk die Schuld, die es auf sich geladen hatte, nun allzu bereitwillig auf seine ehemaligen Opfer übertrug. Das ist ein Zuchthäusler. Der war nicht im KZ. Das hat er selber im Wirtshaus gesagt, als er besoffen war. Der ist dauernd besoffen. Der macht uns das Leben zur Hölle. Und dann hat er noch gesagt, dass man alle Deutschen bestrafen müsste für das, was sie den Juden angetan haben. Man nahm mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Opfer vielleicht ja doch selber schuld an ihrem Leid waren und suchte leidenschaftlich nach deren vermeintlichen Verfehlungen. Ja, sicher hat man den Kerl zwangssterilisiert. Er ist ja auch ein 175er. Man warf einer jungen, verwitweten Mutter, Fräulein Elli, vor, unrechtmäßig Witwenrente zu kassieren, weil Auerbach sich nach dem Krieg um sie kümmerte. Sie hatte ihren Freund wegen der Rassengesetze nicht heiraten dürfen. Muss das denn sein? Hä? 7 Jahre, nachdem ihr Freund weg ist. Können Sie jetzt mal ruhig sein, Sie... Also, Fräulein Ellis Mann oder eben gerade Nicht-Mann wurde deportiert und ermordet. 1950 wandte sie sich an Auerbach, der den Münchner Rabbiner bat, ihr durch eine rückwirkende Heirat wenigstens zu einer Witwenrente zu verhelfen. Doch das Volk tobte. Man fand es skandalös, dass Fräulein Elli Witwenrente erhielt. Aber warum fand man es nicht skandalös, dass man den Vater ihres Kindes umgebracht hatte? Die Niedertracht der Menschen war grenzenlos. Gerade jetzt, wo alle begonnen hatten zu hoffen, dass die Dämonen der Nazizeit für immer in der Vergangenheit verborgen waren. Naja, der Herr Dr. Auerbach wird schon sehen, was er davon hat, so in der Vergangenheit rumzuwühlen. Und dann führt er sein Amt so schlampig. Wenn man wüsste, was hier wirklich vorgeht. Es gehen ständig Akten verloren. Alle möglichen Leute verschaffen sich Zutritt zu unserer Kartei, aber das ist längst nicht das Schlimmste. Es scheint durchaus eine Gruppe im Amt zu geben, die sich einig darin ist, Anträge eines bestimmten Personenkreises sozusagen von Hand zu Hand zwecks bevorzugter Behandlung oder Erledigung gegen Entgelt zu bearbeiten und weiterzugeben. Die empfangenen Bestechungsgelder teilt man unter sich auf. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Dr. Auerbach weiß, was im Amt los ist. Hier, sehen Sie, ein anonymer Brief. Er beschuldigt den Beamten von Kasse, was hat rote Haar. Einer war hier und hat mir erzählt, dass sein Antrag abgelehnt wurde, was er als großes Unrecht empfand. Er sagte, es bekommen Leute Geld, die keinen einzigen Tag im KZ waren. Es herrschen Zustände im Landesentschädigungsamt, für die man nicht auf Billigung hoffen darf. Es wird ein böses Ende nehmen mit Herrn Dr. Auerbach. Das Blatt wendet sich gegen ihn. Man nimmt die geringsten Verfehlungen in seinem Amt zum Anlass, ihm zu schaden. Die Minister wenden sich gegen ihn, was sie in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht gewagt haben. Vor allem Justizminister Josef Müller von der CSU, der Ochsensepp, dessen weiße Weste Auerbach in jedem Moment mit Blut besudeln könnte, wenn er wollte. Die Presse wird immer antisemitischer. Mit Genugtuung berichtet man über die Fehler des Auschwitz-Überlebenden Auerbach. Erst vor kurzem, im Januar 1951, hatte es in Landsberg, wo zahlreiche Kriegsverbrecher auf ihr Urteil gewartet hatten, eine große Kundgebung gegeben, auf der mehrere tausend Menschen waren, um gegen die Hinrichtung von Kriegsverbrechern zu demonstrieren. Der Wind dreht sich. Plötzlich sind alle gegen Auerbach. Die Untersuchungen im Landesentschädigungsamt waren nur der Anfang. Auerbach wird 1951 verhaftet. Der Angeklagte ist dringend verdächtig dreier Verbrechen der schweren Amtsunterschlagung, zweier Verbrechen der Erpressung, eines Verbrechens des Versuchs zu einem Verbrechen der Erpressung und zahlreicher Vergehen. Es ist gegen ihn vom Amtsgericht Strafgericht am 9.3.1951 Haftbefehl erlassen worden, aufgrund dessen er am gleichen Tag festgenommen und inhaftiert worden ist. Das war der Tag, an dem man ihn auf der Autobahn in seinem schwarzen BMW festgenommen hatte. Am 13.3.1951 ist die Voruntersuchung angeordnet und am 14.3.1951 vom Untersuchungsrichter die Fortdauer der Untersuchungshaft beschlossen worden. Nach mehreren Anträgen war erneut am 26.8.1951 Haftentlassung durch die Verteidigung beantragt worden. Mit der Begründung, der Gesundheitszustand des Angeklagten erlaube keine längere Ausdehnung der Untersuchungshaft. Naja, und jetzt bleibt er erst einmal in der Privatklinik Josephinum, der Herr Dr. Auerbach. Gewöhnlich steigt man ja hinab in eine Hölle. Dieses Mal aber, an diesem Tag im Jahr 1952, machen wir es genau andersherum. Wir gehen nach oben, in den zweiten Stock, Zimmer 402. Sie erkennen den Delinquenten, übrigens schon bevor sich seine Tür öffnet. Denn er wird ja bewacht. Nicht, dass der schwerkranke Angeklagte nachts im Hemd aus dem Krankenhaus flüchtet. Nach Amerika? Oder nach Israel? Hey, Sie! Aufwachen! Huch! Bitte? Ich bin doch wach. Ich bin ja die Wache. Eine Wache? Ja, die anderen sind beim Rauchen. Ich rauche aber nicht. Gut so. Bitte? Gewöhnt man sich nicht im Krieg schnell das Rauchen an? Haben Sie wieder aufgehört? Ich rauche nur ganz selten. Auch nicht im Feld? Ich war nicht im Krieg. Wo waren Sie denn? In der Schule? Ich bin erst 21. Ah ja. Ich kann das Alter bei euch jungen Leuten immer so schwer erkennen. Und was machen Sie hier? Mei, ich habe die strikte Anweisung, keinen zum Auerbach zu lassen. Und ihn natürlich nicht raus. Aha. Wieso eigentlich? Mei, da fragen Sie vielleicht lieber eine Etage weiter oben. Den Dr. Auerbach brauchen Sie gar nicht fragen. Der hat schon, als man das Amt durchsucht hat, gerufen, dass das Gestapo-Methoden sind. Naja, und dann hat der Ochsensepp ihn ja mitten auf der Autobahn verhaften lassen wie ein Schwerverbrecher. Versteht man ja vielleicht auch, dass der Dr. Auerbach sich dann aufregt nach all dem, was der durchgemacht hat. Für das Verfahren wurden 62 Verhandlungstage angesetzt. Man befragte 130 Zeugen und 8 Sachverständige. Sagen Sie, finden Sie das nicht ein wenig lächerlich? Ich? Ja. Ich soll dazu was sagen? Ja. Sie, ich bin hier bloß die Wache. Ich kriege einen Wochenplan und da steht drin, was ich machen muss. Und diese Woche bin ich 4-mal abgestellt worden, um auf den Herrn Dr. Auerbach aufzupassen. Ich sag doch, Sie müssen schon eine Etage weiter oben nachfragen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich bin doch bloß die Wache. Ja, ich verstehe schon. Wie geht's ihm denn? Dazu weiß ich auch nichts. Sie werden doch wissen, wie es ihm geht. Sie haben ihn doch gesehen. Sie, ich darf nichts sagen. Das können Sie sich doch vorstellen. Ja, aber Sie kriegen doch so einiges mit. Ja, mei, schon. Hilft Ihnen das vielleicht ein bisschen auf die Sprünge? Ja, schon. Das ist nett, danke. Was wollten Sie wissen? Wie es ihm geht. Sie sehen ihn doch manchmal, oder? Bloß ganz kurz beim Herein- und Herausgehen oder wenn die Tür sich öffnet, weil die Schwester oder der Herr Professor rauskommen. Da ist sie ja. Wir machen uns keine Sorgen, Herr Doktor. Wir werden mit Gottes Hilfe wieder ganz gesund, Herr Doktor. Ich danke Ihnen, Schwester Helen. Wir schlafen jetzt noch ein wenig. Wir müssen Kraft schöpfen. Ja, ich danke Ihnen, Schwester. Also, er ist schon ein gestandenes Mannsbild, das muss man schon sagen. Auf den ersten Blick schaut er gut aus. Aber der Auerbach ist doch ein schwerkranker Mensch. Ja, das steht in den Unterlagen. Er hat's mit den Nieren seit dem Lager. Und Diabetes und so. Und die Nerven halt. Aber das ist ja normal, wenn man so viel vor Gericht ist. Und genau das steht auch in den ärztlichen Gutachten, die man ständig über Auerbach anfertigt. Die üblichen Kinderkrankheiten, 1914 Blinddarmoperation, 1942-43 Flecktyphus im KZ Auschwitz und Buchenwald, durch Misshandlung im KZ 11 Zähne verloren, seit 1,5 Jahren zuckerkrank, festgestellt bei Professor Lampe, Uhlandstraße 8, angeblich nie geschlechtskrank, seit August 1950 starke Nierensteinkoliken, seit Dezember wesentliche Verschlechterung, seelische und geistige Achtung unauffällig, für Einzelhaft geeignet, ja, ärztlicher Behandlung bedürftig, ja, wegen Diabetes und Nierensteinen, arbeitsfähig, in welchem Umfang, außenarbeitsfähig, moorarbeitsfähig, nein, zu Leibesübungen tauglich, nein, seines Zustandes wegen gefährlich, nein. Und dann hat man ihn aus Stadelheim halt hierher gebracht. Und da hat er dann das erste Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und dann haben sie uns angewiesen, dass wir ihm den Radioapparat und die Schreibmaschine wegnehmen. Aber ich glaube, er hat dann protestiert, sodass sie es ihm wiedergegeben haben. Aber dann tut man nichts mehr. Und dann ist er in den Hungerstreik getreten, weil sein Zahnarzt nicht zu ihm gelassen wurde. Er hat gesagt, dass seine Zähne seit dem KZ kaputt sind und nur sein eigener privater Zahnarzt ihm sein Gebiss richten kann. Dann haben sie ihm gedroht, ihn in ein städtisches Krankenhaus zu verlegen. Das Josephinum ist nämlich eine Privatklinik, viel zu teuer. Damit drohen sie ihm eigentlich immer, weil er dem Steuerzahler so auf der Tasche liegt. Der Dr. Auerbach hatte ja alles. Einen Chauffeur und einen schwarzen BMW und Kontakte in die höchsten Kreise und Partys. Jetzt hat er nichts mehr. Und die Frau Dr. Auerbach sagt, man muss jetzt arbeiten gehen. Und von Bogenhausen hat sie wegziehen müssen nach Giesing. Und die Untersuchungshaft musste verlängert werden. Dr. Auerbach wird täglich in der Presse angegriffen. Man steckt ihn in die Dachkammer und bewacht ihn Tag und Nacht. Ja, ich weiß es auch nicht. Müsste man einen so kranken Menschen nicht entlassen, den Haftbefehl aufheben? Die finden, er ist geradezu gemacht für die Haft. Das KZ hat er ja auch überstanden. Aber deswegen ist er doch so krank. Ich sag dazu lieber nichts. Die Ärzte finden sogar, die Haft tut ihm gut. Haben Sie vielleicht noch eine, wie soll ich sagen, kleine Aufmerksamkeit für mich? Es liegt bei ihm ein Krankheitszustand kombinierter Ursachen aufgrund einer hypophysären Schädigung vor. Die Erscheinungsformen sind durch auffällige Körperlänge, abnorme Fettverteilung bei Unterentwicklung des Genitales. Unterlassen Sie das. Den Auerbach hat man jetzt so gründlich ausgefragt, untersucht, verhört, wie keinen einzigen Kriegsverbrecher seit 1945. Man hat Dutzende Kriminalbeamte auf ihn losgelassen. Man hat sein Amt auf den Kopf gestellt. Man hat eine Kampagne gestartet und Auerbach seelisch und körperlich ruiniert. Man hat ihn gedemütigt. Man hat sogar sein Glied vermessen. Der Herr Professor, der ihn ärztlich behandelt, war übrigens NSDAP-Mitglied. Der Vorsitzende Richter Josef Mulzer hat bis 1945 als Oberkriegsgerichtsrat amtiert und später mit Justizminister Josef Müller, dem Ochsensepp, in einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Müller selbst war Arisseur, darüber spricht er nur nicht gerne, oder vielmehr nie. Der Staatsanwalt war auch bei der NSDAP. Diese Leute richten über Dr. Auerbach. Man muss ihn freisprechen. Gestatten Sie mir eine private Stellungnahme zu dem Prozess Auerbach. Bitte nicht. Keiner nimmt die U-Bahn. Denn 1952 gab es noch gar keine U-Bahn. Und unsere blau-weiße Tram ist kein bisschen unzuverlässig. Sie ist elektrisch und der ganze Stolz der Stadt. Sie dürfen nicht vergessen, noch vor wenigen Jahren hat hier der allerschlimmste Krieg gewütet. Man hat Zeit gefunden, hier wirklich Ordnung zu schaffen. Man ist zu Recht empört über die Art, wie Rechtsanwalt Klibanski den offensichtlichen Betrug des angeblichen Dr. Auerbach verschleiert. Ja, der Dr. Auerbach und sein angeblicher Doktortitel. Gekauft hat er sich einfach. So sans. Stopften. Sie haben doch selbst jeden Tag in der Früh Guten Morgen, Herr Dr. Auerbach, geflötet und ihm das Tor aufgemacht. Ja, ja, schon recht. Den Betrug des Dr. Auerbach verschleiert und ein neues Strafrecht für die Juden machen will, denen im Dritten Reich so viel Unrecht geschehen sein soll. Zugegeben, dass die Vergasung verabscheuungswürdig ist. Aber die Juden haben noch lange kein Recht, den Staat auf Kosten der Steuerzahler durch falsche eidesstattliche Erklärungen zu betrügen, sich für befugt zu halten, Kredite an ihre Glaubensgenossen, politisch Verfolgte und sonstige Freunde zu geben. Warum soll man hier mit zweierlei Maß messen? Es soll nicht heißen, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Ist es nicht genug, dass wir Millionen Soldaten im Krieg verloren haben, gegenüber den zahlenmäßig wenigen Juden? Ist der Bombenkrieg auf wehrlose Deutsche nicht mindestens den Leiden der Juden gleichzusetzen? Unterstellen Sie sich. Sie sind ein Scheusal. Wie können Sie so sprechen? Lass es. Reg dich nicht auf. Die Deutschen lernen nichts. Sie können Vertrauen in die deutsche Justiz haben. Die deutsche Justiz ist objektiv und nicht befangen. Spätestens 1952 musste jedem, der sich mit dem Fall beschäftigte, klar werden, dass es nie eine Stunde Null gegeben hatte. Wie hätte es sie auch geben sollen? Wie hätte man den Massen innerhalb weniger Jahre all das wegschaffen sollen, was man ihnen so mühevoll beigebracht hatte? Kaum war Auerbach angeklagt, knisterte, moderte und brach die dünne Schicht Zivilisation wieder. Man fühlte sich endlich wieder sicher genug, all das zu sagen, was man sich in den ersten Jahren nach dem Krieg nur gedacht hatte. Und so lautete dann auch das Urteil. Dr. Auerbach, geboren am 8.12.1906 in Hamburg, verheiratet, ehemaliger kommissarischer Präsident des Bayerischen Landesentschädigungsamtes, wohnhaft in München, Plinganser Straße 142b, Eltern Aaron Auerbach und Helene, geborene Posen, ist schuldig. Schuldig. Eines Verbrechens des Versuchs zu einem Verbrechen der Erpressung, dreier fortgesetzter Vergehen der einfachen passiven Bestechung, davon eines in Mittäterschaft begangen, zweier fortgesetzter Verbrechen der Untreue, zwei weiterer Vergehen der Untreue, eines Vergehens der Amtsunterschlagung, zweier Vergehen des Versuchs zu Vergehens der falschen Versicherung an Eidesstatt und eines Vergehens der unbefugten Führung eines akademischen Grades. Dr. Auerbach kam am Donnerstag, den 14.08., 1952 in den Nachmittagsstunden von der Urteilsverkündung in unsere Klinik, wo er sich seit langer Zeit als Patient aufhielt. Er empfing in seinem Zimmer eine Reihe von Besuchen, darunter seine Ehefrau, Rechtsanwälte, die ihn bei der Verhandlung vertreten hatten, und andere Bekannte. Etwa gegen 22 Uhr sind die letzten Besuche weggegangen. Um etwa 23 Uhr habe ich Dr. Auerbach wie gewöhnlich mit einer Spritze versorgt, damit er besser schlafen konnte. Es handelte sich um eine Novalgin-Dolantin-Spritze. Der Zustand des Patienten war allgemein gut. Er war klar bei Sinnen und hat auch auf jede Frage klar und deutlich Antwort gegeben. Während des kurzen Aufenthalts in seinem Zimmer erzählte mir Dr. Auerbach über das Urteil und meinte, dass er darüber sehr enttäuscht wäre. Er machte sich vor allem Sorgen um seine Familie. Ich habe nach wenigen Minuten sein Zimmer wieder verlassen und ihm noch gesagt, dass er sich jetzt hinlegen und schlafen sollte. Zwei Tage nachdem Auerbach zu 2,5 Jahren Gefängnis unter Anrechnung einer Untersuchungshaft von 15 Monaten verurteilt wurde, ist er freiwillig aus dem Leben geschieden. Freiwillig aus dem Leben geschieden? Aus dem Leben? Geschieden? Freiwillig? Protokoll zum Ablauf der Beerdigung des Philipp Auerbach. Beim Verlassen des neuen israelitischen Friedhofes sah ich gegenüber der Aussegnungshalle zwei etwa 0,4 Meter zu 3 Meter große Transparente, die gegen eine den Weg abgrenzende Hecke gelehnt waren. Auf einem stand: Dr. Auerbach ist ein Opfer der narzisstischen Gerechtigkeit. Auf dem anderen: Josef Müller, bist du nun zufrieden? Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Exakt 18.20 Uhr. Um 18.20 Uhr stieg ich in die Straßenbahnlinie 6 ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten meiner Schätzung nach mindestens 4/5 der Trauergäste den Friedhof bereits verlassen. In und vor dem Friedhof konnte ich keine Demonstration oder dergleichen feststellen. Als meine Straßenbahn in Höhe des Ungererbades war, etwa um 18.25 Uhr, sah ich einige Lastkraftwagen mit Einsatzpolizei in Richtung Stadt auswärts fahren. Von ihrem Einsatz habe ich jedoch nichts mehr gesehen. Ich stellte fest, dass die Beerdigung nun zu einem Ende... Es hat ein schlimmes Ende genommen mit Auerbach. Dass man alles in allem... Ich habe es Ihnen gesagt, es würde ein schlechtes Ende mit ihm nehmen. Von einem gesitteten Ablauf sprechen... Alles in allem lief der gesamte Vorgang sowie die Stunden und Tage, Monate und Jahre danach reibungslos ab. Das Landesamt für Entschädigung schließt und wird unter neuer Leitung wieder eröffnet. Erfreulich reibungslos und ohne größere Konsequenzen. Schlussstrich, Punkt, Protokollende. Justizminister Müller muss bald nach dem Auerbach-Skandal zurücktreten, weil er selbst der Bestechung verdächtigt wurde. Auerbach? Auerbach? Hörst du mich? Hörst du? Es ist jetzt 1954. Und die haben dich rehabilitiert, die Schweine. Nein, das nutzt jetzt niemandem mehr etwas. Aber wissen sollten sie es doch, lieber Herr Dr. Auerbach. Hören Sie mich? Nie wieder gut. Oder darf jetzt wirklich ein Jude der König von Bayern sein? Von Dana von Suffrin. Erzählerin Brigitte Hobmeier, Auerbach, André Jung, Dr. Kaminetzki, Steven Scharf. Anklage Timotschin Ziegler, Frau Ertel Judith Todt, Wache Philipp Françon, Frau 1 Carolina Lodiga, Frau 2 Jelena Kulitsch, Bote Vinzenz Sauer, Pförtner Innig, Schwester Johanna Kappauf, Komposition Ennig, Aufnahme und Mischung Jan Piepenstock, Schnitt und Montage Regine Elbers, Besetzung Tina Fröhlich, Regieassistenz Jakob Roth, Regie Christiane Huber, Produktion Bayerischer Rundfunk 2025, Dramaturgie Katja Huber.